جبين وشامل ذو الفطرين يا شابك قد ما طفاش يا يا مجملة العرف والزين كل شي ما يخصها شي في الشكرة مهرتن فين يا زاد فق العثمين اركبها ولا الطفل فين ما voix de droite donne des indications. Und meine Stimme links empfindet die Situation, die örtliche Situation und das Sinnliche. Ça, c'est le marché à El Oued en Algérie, dans le désert. Dies ist der Markt von El Oued in Algerien, in der Wüste schon. Dieser Markt liegt unter der Sonne und da gibt es, hat man das Gefühl, nirgendwo Schatten. Es ist ein heißer, staubiger Markt, voller Farben der Gemüse, die dort ausliegen, des Obstes und der Kleidung der Leute. Und die Geräusche sind sehr, sehr, sehr lebhaft. Umso lebhafter, als wir nicht verstehen, was sich die Menschen dort sagen. Und es kommt immer Musik dazu. Man hat das Gefühl, die Sprache selbst ist Musik, sie singen. Sie singen sich an, sozusagen. J'ai joué ça, j'ai passé cette bande-là dans le concert à Kassel. Dieses Stück wurde im Schloss von Kassel aufgeführt. Und es war für das Publikum sehr seltsam, eine solche Atmosphäre der Wüste in diesem Barockschloss zu erleben. Au milieu des fleurs, complètement européenne. Wirklich in einem Schloss, das sich in einem typisch europäischen Park befindet. C'est vraiment le contraire du désert, ce parc de Kassel. Ja, in einem Park voller Blumen, voller Bäume, voller Grün. Völlig das Gegenteil von der Wüste in Algerien, wo es nur Sand gibt und ein paar Palmen. يا تلاقيت